Abschnitt 12 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 104. Zum Krieg zu schwach kann ich nicht Frieden finden. Ich fürcht und hoffe, frier und glüh im Brande. Zum Himmel flieg ich, schmacht im Erdenlande. Nichts haltend möcht ich doch die Welt umwinden. Sie, die mich fesselt, will mich weder binden, noch halten, noch auch lösen meine Bande. Mich flieht der Tod, des Lebens Hoffnung wandte sich von mir, seit sie Amor hieß, verschwinden. Ohn Augen seh ich, weg sind Sprach und Töne, um Hülfe rufend wünsch ich zu verderben, mir selber untreu bin ich ihr ergeben, vom Schmerze leb ich, lache bei der Träne, gleich schrecklich ist mir Leben, ist mir Sterben, so ist durch dich, o Laura, jetzt mein Leben. Ende von Abschnitt 12.